Father in heaven, bless these words, I pray. Vater im Himmel, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. To your glory. Zu deinem Ruhm. Amen. Amen. Discipleship is the direct result of our worship. Nachfolgeschaft ist eigentlich das, die direkte Konsequenz unserer Verehrung, unserer Anbetung. If I don't have a life of worship, wenn ich nicht ein Leben der Anbetung habe, I cannot be a disciple. Kann ich kein Nachfolger sein. Worship is living my life focused on God. Und Anbetung ist eigentlich nichts anderes, als dass ich mein Leben auf Gott gerichtet und konzentriert and lebe. I can think of two ways, ich kann jetzt auf zweierlei Art, that we can test, zweierlei Art kann man testen, whether we're worshiping God. Ob wir Gott verehren oder nicht. It's been said by many, number one, von vielen wurde das nämlich erwähnt. Erstens. You cannot worry and worship at the same time. Man kann nicht sich sorgen und kümmern oder Angst haben und Gott anbeten gleichzeitig. They are directly opposed to each other. Die zwei sind konträr oder diametral voneinander gegensätzlich. It doesn't mean that at times we don't worry. Das heißt nicht, dass wir manchmal nicht Sorgen haben. But it means that in Philippians 4:6 we bring it to God. Sondern wie es in Philipper 4:6 steht, wir bringen es zu Gott. And then our worry actually propels us into worship. Und dann wandelt sich nämlich unsere Sorgen in Anbetung und Verehrung. The second way we can test ourselves. Zweitens, wie wir uns testen können. Observe the words that come out of your mouth. Dass wir die Worte mustern, die aus unserem Mund herauskommen. Because the way into God's presence, weil nämlich der Weg in Gottes Gegenwart, Psalm 104, is through praise. Ist zu preisen. I celebrate God's goodness. Das heißt, ich feiere Gottes Güte. And I purpose every day to celebrate the goodness of God. Und ich beabsichtige es, jeden Tag aufs Neue Gottes Güte zu feiern. Someone could say, well, jemand würde sagen, nun, you know, all the talk about God's presence, I don't immer über Gottes Gegenwart sprechen. Know if I live in God's presence. Ich weiß nicht, ob ich in Gottes Gegenwart lebe. Well, speak your way into God's presence. Nun, dann sprich dich deinen Weg in Gottes Gegenwart hinein. Celebrate his goodness. Feiere seine Güte. Because an unthankful heart, weil ein undankbares Herz, even if it's because of ignorance, wenn das auch nur aus Ignoranz ist, is going to block me from the presence of God. Wird mir den Weg vor Gottes Gegenwart versperren. And living a life of celebrating God's goodness, um ein Leben leben, in dem wo ich Gottes Güte verehre is at the core of discipleship. Ist eigentlich das Zentralstück der Jüngerschaft. Last week we were talking about discipleship is to become like Christ. Letzte Woche haben wir erwähnt, dass nämlich Jüngerschaft bedeutet, wie Christus zu werden. But it's not me. Aber ich bin das. And if I in my flesh try to become like Christ, doch wenn ich im Fleisch so wie Christus werden möchte, then it's just idolatry. Dann ist das Götzendienst. I cannot be like God. Ich kann nicht wie Gott sein. Only God can make me like himself. Nur Gott kann mich sich ähnlich gestalten. First he's given me his righteousness. Zuerst gibt er mir seine Gerechtigkeit. Through the sacrifice of Christ. Durch das Opfer Christi. And then he reflects his life through me. Dann reflektiert er sein Leben durch mich hindurch. In the degree that I need him. In dem Ausmaß, in dem ich ihn brauche. If I don't think I need his wisdom, wenn ich der Meinung bin, dass ich seine Weisheit nicht brauche, why would he give it to me? Warum sollte er sie mir dann geben? If I don't think I need his love, wenn ich nicht denke, dass ich seine Liebe brauche, why would he give it to me? Warum sollte er sie mir geben? So the greatest hindrance to discipleship, die größte Hürde vor der Jüngerschaft, is self, ist das Selbst, is me. Ich. I want a glory. Ich will mich rühmen. I want a piece of the pie. Ich will einen Anteil haben am Kuchen. I can be like the Most High. Ich kann wie der Allerhöchste sein. Is what Lucifer said. So sagte das Lucifer. I don't see it so difficult. So schwierig ist es gar nicht. I mean, he gets all the glory. Er bekommt all die Ehre. And if I have a problem with God getting all the glory, wenn mir das missfällt, dass Gott die Herrlichkeit, I'm really going to have a problem with discipleship. Dann werde ich bei der Jüngerschaft ein Problem bekommen. Because unless you deny yourself, you cannot follow me. Denn wenn du dich nicht selbst verleugnest, kannst du ihm nicht nachfolgen. Unless you're willing to look away from yourself, solange du nicht gewillt bist, von dir wegzuschauen and focus on me, und auf ihn, auf Jesus zu konzentrieren, you will never reflect my glory. Wirst du meinen Glanz nie reflektieren. Now, I want you to turn with me to John chapter 14, I believe it is. Gehen wir nach Johannes Kapitel 14. I'm sorry, chapter 15. 15. I promised that we would talk about who Jesus is this morning. Ich habe ja vorher gesagt, dass wir heute darüber sprechen, wer Jesus ist. But with the Lord's Supper this morning, there's not enough time. Aber dadurch, dass das Abendmahl heute, dass wir das machen heute, haben wir nicht genug Zeit. But I'll just say this. Nur das möchte ich sagen. Jesus is the exact representation of the Father. Jesus ist die exakte Repräsentation oder Verkörperung des Vaters. Jesus is God in the flesh. Jesus ist Gott im Fleisch. The exact. If you see Jesus, you see the Father. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du den Vater. Glory doesn't come down on Jesus. Glanz kommt nicht auf Jesus herunter. Glory comes out from him. Glanz strahlt aus ihm aus. He's the source of life. Er ist die Quelle des Lebens. If I want to be like him without him, wenn ich so sein möchte wie er ohne ihn, then I'm saying that I want to be the source of my own life. Dann sage ich mit anderen Worten, ich will die Quelle sein zu meinem Leben. It's like the moon looking at itself and saying, so wie der Mond auf sich selbst schaut und sagt, I have glory. Ich scheine. I don't need the sun. Ich brauche die Sonne gar nicht. It would be foolishness. Das wäre töricht. And yet this is how we think so often. Doch oft denken wir so. Now in John chapter 15. In Johannes 15. Verse 9. Vers 9. As the Father has loved me, wie der Vater mich geliebt hat, so have I loved you. Habe ich euch auch geliebt. And this is the truth that sets us free. Genau diese Wahrheit ist die uns frei macht. I don't have to be anything that Jesus is not to me. Ich muss nicht irgendetwas sein, was oder eine Eigenschaft haben, die Jesus nicht mir gegenüber hat. He's not asking me to be the source. Er verlangt von mir nicht Quelle zu sein. He's not asking me to produce something. Er verlangt auch nicht von mir etwas zu produzieren. He's asking me to reflect something. Sondern er möchte nur, dass ich was reflektiere. Now remain in my love. Verbleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine ja bleibt in meiner Liebe. Look at verse 10. 10. If you obey my commandments, wenn ihr meine Gebote haltet, you will remain in my love. So werdet ihr in meiner Liebe bleiben. If you keep my commandments, you will remain in my love. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr auch in meiner Liebe bleiben. If last week there's freedom in truth, wenn letzte Woche Freiheit in der Wahrheit war. Maybe this week we can just talk about intimacy through obedience. Und hier sprechen wir über Intimität oder Vertraulichkeit durch den Gehorsam. When we hear the word obedience, wenn wir das Wort Gehorsam or commandments oder Gebote, it's like such a grievous word. Das ist ein so bedrückendes Wort. I got to do something I don't want to do. Das heißt, ich muss was tun, was ich nicht tun. Somebody's now going to completely control me. Jemand möchte jetzt Kontrolle über mich haben. And I'm not going to like my life. Und mein Leben wird nicht mehr schön sein. Obedience, commandments. Gehorsam, Gebote. We almost like to remove them from the Christian life. Wir wollen das aus dem christlichen Leben am liebsten auswerfen. And just say, you know what? It's just a grace gospel. Und sagen, es ist eine Gnadenevangelium. Which it is. Und das ist es. I just like the word grace and love and joy and peace. Gnade, Liebe, Freude, Frieden. That's what I like. Das ist, was ich mir haben will. But obedience and commandments. Gehorsam, Gebote. But intimacy comes through obedience. Doch kommt die Vertraulichkeit eben genau durch diese. And we can illustrate that in a very simple way. Und wir können das auf einfache Weise illustrieren. Two people waltzing. Zwei Leute tanzen Walzer. And one can waltz as good as Axel. Einer tanzt so gut wie der Axel. And the other is a beginner. Der andere ein Anfänger. And Axel says, just follow me. Und der Axel sagt, folge mir. Just yoke up with me. Das heißt, schließ dich mir an. Just do what I do. Tu das, was ich tue. Just listen to me. Hör einfach zu. In other words, just do what I say. Anders ausgedrückt, tu, was ich sage. And you'll have a nice time. Und es wird schön werden. Now, I've talked to guys, and guys will tell me this. Und ich habe mit Burschen gesprochen, und die sagten mir das. It's good to dance with women before you get married. Es ist gut, wenn man mit Frauen tanzt, bevor man heiratet. Because you can really see what you would get into. Weil man nämlich sehr leicht voraussagen kann, auf was man sich einlässt. Because I've waltzed with girls, you know. Ich habe Walzer getanzt mit Mädchen. At our New Year's ball, bei unserem Silvesterfeiern. And I felt like a rag doll, you know. They just like Ich habe mich wie eine Stoffpuppe gefühlt. I felt like I was dancing with a planet, you know. Ich habe gedacht, dass ich mit einem Planeten tanze. Like it was just in its rotation and it was on automatic pilot and it's und like. Und der war vorprogrammiert in seiner Laufbahn. Da war nichts zum Abändern. No matter what I was going to do. Ganz egal, was ich gemacht habe. This person was going in this pattern. Diese Person hatte bereits einen vorprogrammierten Lauf. And the best thing I could do was just submit. Or get hurt. Und jetzt blieb mir nur die Wahl, mich unterzuordnen oder dass mir wehgetan wird. But if we listen, doch wenn wir hören, like when Alamande gives his instructions for dance, seine Anweisungen just gibt. Do what I do and do what I say. Er sagt einfach, folgt mir, tut, was and ich we sage. Will have an intimate time. Und wir haben dann eine wirklich vertrauliche Zeit. This is the same thing with the Lord. Darum geht's mit dem Herrn. Like when he said, go into all the world and make disciples. Als er sagte, geh in die ganze Welt und macht Nachfolger. And teach them to obey me in everything that I've commanded. Und lehrt sie mir zu gehorchen in allem. What did he command us? Was hat er uns eigentlich geboten? I mean, the first impression I got when I would read that verse. Den ersten Eindruck, den ich bekommen habe, als ich den damals das erste Mal las. Yeah, I'll go into the world, but ich gehe in die Welt. I'm not teaching commandments. That's such a turnoff. Ja, keine Gebote. Das macht die Leute unglücklich. If I start teaching obedience, commandments, people are not going to want to follow. Wenn ich mit Gehorsam und Geboten anfange, rennen die Leute weg. But what are the commandments? Was sind die Gebote? How about John 15? Johannes 15. Without me you can do nothing. Ohne mir könnt ihr nichts tun. Abide in me. Verweilt, bleibt trust in mir. Me, depend on me. Hängt, seid von mir abhängig, vertraut mir. The essence of his commandments, eigentlich die Essenz seiner Gebote, is intimacy. Ist Vertraulichkeit. Let's read this, verse 10. Vers 10. If you obey my commandments, wenn ihr meine Gebote haltet, let's just substitute, if you listen to what I'm telling you to do, wenn ihr eigentlich auf, setzen wir das dadurch, wenn ihr darauf hört, was ich euch sage, you will remain in my love. So werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Now, when I was in like fourth grade, als ich in der vierten Klasse war, we were just little kids, als kleines Kind halt, the nun said to us, sagten uns die Nonne, put everything away, we're going to take a test. Alles weg, alles auf die Seite, jetzt machen wir einen Test. And so she handed this test out. Und hat uns dann diese Papiere she ausgegeben. Said, just do the test. Und sie sagte, mach diesen Test. Now, the first point on the test said, read everything before you do anything. Punkt 1 sagt, lest alles genau durch, bevor ihr irgendwas tut. Now, this was an advantage to me because I was a slow reader. Das war ein Vorteil für mich, weil ich eher ein langsamer Leser war. But the next thing said, das zweite sagt, stand up, steh auf, go around your desk. Geh den Tisch herum. Number 3 said, make a noise like a chicken. Nummer 3, mache einen Geräusch wie ein Number Hund. 4 said, you know, make a noise like a cow. Und mach einen, imitier eine Kuh. Number 5 said, clap your hands 10 times. Nummer 5, 10 mal die Hände klatschen. And it kept going on and on and on. Und weiter. And so the room was really loud. Und in dem Raum, das war wirklich laut. But because I was a slow reader, aber dadurch, dass ich ein langsamer Leser war, I was just listening to everything. Habe ich mir das alles angehört. And then I noticed one girl in the class. Aber ein Mädchen, das war dort in der Klasse. It was the smartest girl. Und die war die gescheiteste. The fastest reader. Und die schnellste Leserin. And she just put her paper on the teacher's desk. Und sie hat ihr einfach ihr Papier auf den Schreibtisch gelegt. And never said a word. Sagte kein Wort. I thought, what is she doing? Ich dachte mir, was macht die? She's gonna fail this test. Die wird den Test nicht bestehen. But the last point said this. Doch eben am letzten Punkt steht. Now that you've read everything. Nun, da ihr alles gelesen habt. Don't do anything. Tut nichts. Just put your paper on the teacher's desk. Sondern gebt einfach das Papier zurück. And sign your name. Mit Namen darunter und fertigt. It's so much like this in the Christian life. Und im christlichen Leben ist es doch so auch. Don't do anything. Tu nicht until I tell you. Außer ich sage es euch. But we think that discipleship is just run and run and run and do and go. Wir denken, dass eben Jüngerschaft ist ein Rennen und ein Gehen und ein Kämpfen. And produce as much as I can. Und so viel zu produzieren, wie ich nur kann. When discipleship is intimacy. Wenn es in der Jüngerschaft sich eigentlich tatsächlich nur um die Vertraulichkeit handelt. The essence of obedience is intimacy. Und die Essenz des Gehorsams ist eigentlich, das Wesentliche ist eben die Intimität. If you obey me, wenn ihr mir gehorcht, you will remain in my love. Dann bleibt ihr in meiner Liebe. What is he telling us? Was sagt er uns? Don't go running around doing things on your own. Renn nicht herum und mach Dinge eigenmächtig. Discipleship has to precede our ministry. Jüngerschaft kommt immer zuerst, das Prärequisit vor dem Dienst. Which we'll study after Christmas. Den schauen wir uns dann nach Weihnachten an. But we all enter into ministry. Doch alle gehen wir in den Dienst hinein. And we don't understand discipleship. Und wir gehen da hinein, bevor wir aber die Jüngerschaft verstehen. So something happens. Bis dann irgendwas passiert. I received this from my friend. Ich habe das von einem Freund bekommen. My pastor friend in Florida. Ein Pastor in Florida. It's written by this guy named Buddy Owens. He's a pastor. Das ist ein Text von einem gewissen Buddy Owens. He's from California. Und er ist aus Kalifornien. He writes, "How healthy is your vineyard?" Er schreibt, wie gesund ist dein Weingarten? And he says, "If I'm not careful, wenn ich nicht achtsam bin, the joy of service, dann ist die Freude am Dienst, turns so easily into drudgery of duty, wird es einfach in Mühseligkeiten und Pflichten. Before I know it, und bevor ich es überhaupt wahrnehmen kann, I have replaced intimacy, habe ich die Vertraulichkeit, die Intimität ausgetauscht with responsibility. Mit Verantwortlichkeit. Is that interesting? I replace intimacy with responsibility. Das ist, es ist jetzt nicht mehr Intimität, sondern es ist einfach nur mehr Verantwortung. If you obey me, wenn ihr mir gehorcht, listen to me, mir zuhört, we will stay intimate. Wir bleiben in vertraulicher But if you disobey me, wenn ihr aber nicht gehorcht, you're gonna burn out. Dann habt ihr einen Burnout. If you don't know how to hear my voice, wenn ihr nicht versteht, meine Stimme zu mir zuzuhören. On Wednesday night I was up in my office. Mittwochabend war ich in meinem and Büro. We worked all day. Wir arbeiteten den ganzen and Tag. We worked a little overtime. Haben Überstunden gemacht. And I was tired and I had some stuff to do at home. Ich war müde und ich hatte Sachen noch zu erledigen daheim. And then the prayer group came in. Dann kam die Gebetsgruppe. And they were so happy to see me at the prayer meeting. Und die haben sich so gefreut, dass sie mich beim Gebetstreffen sehen. They said, "Oh, it's great to have you at the prayer meeting." Haben gesagt, schön, dass du jetzt da bist zum Gebetstreffen. I thought, "Oh man." Ich dachte mir, they're so happy to see me here and ihr seid so froh, mich da zu sehen. Something inside me tells me I'm just not supposed to be here. Doch irgendwas in mir drinnen sagt mir, eigentlich sollte ich nicht mehr hier sein. But how do you explain that? Wie erklärst du das? What's it going to look like if the pastor walks out of the prayer meeting? Und wie sieht das aus, wenn jetzt ein Pastor aus einem Gebetstreffen rausmarschiert? So I just said, I'll just stay. Sagte ich, mich bleib. And God said to me, und Gott sagte you're mir, a coward. Du bist ein Feigling. You are such a people pleaser. Du bist so einer, der nur Leute zufriedenstellt. If I told you to go somewhere, wenn ich dir jetzt sagen würde, wohin would you obey me? Würdest du mir gehorchen? If my spirit told you to do something else, would you obey me? Wenn mein Geist dir etwas jetzt sagen würde, würdest du dem folgen? So I excused myself from the prayer meeting. So habe ich mich herausentschuldigt aus dem Gebet. And I left. Bin raus. I made some phone calls on the way home. Hab am Heimweg noch ein paar Telefonate. And then I thought, you know what? I'm going to call this guy that I met at the doggy park. Dann dachte ich mir, ich werde jetzt aber mit diesem einen Herrn sprechen, den ich da in diesem Hundepark to see how he's doing. Getroffen habe und mich um ihn. This is one of the people I'm praying to lead to the Lord. Weil der ist einer der Kandidaten, für die ich bete, dass sie zum Herrn kommen. But his girlfriend picked up the phone. Seine Freundin hatte das Telefon. And she said, he's not home. Hat abgehoben und sagte, er ist nicht zu Hause. He's at the park with the dog. Er ist im Park mit dem Hund. So I said, I'll just go over to the park. Dachte ich mir, ich gehe jetzt im Park mit but he wasn't there. Doch war er nicht dort. So I stood there and I thought, okay, he's not here, but da dachte ich, er ist nicht da, was mache ich? Suddenly this other black dog comes out of nowhere. Plötzlich kommt da ein schwarzer Hund von plötzlich aus dem Nichts. Just racing down the hill like this. Falcon, you know. Und rennt er wie ein Torpedo den runter den Hügel. Just like starts attacking Cody in fun. und macht so einen Spaßattacke auf meinen Cody. And I thought, I know this dog. Und ich dachte mir, den Hund, den kenne ich. And the owner comes down. Der Eigentümer folgt ihm nach. I said, I know this dog. Da sagte ich, den Hund, der ist mir bekannt. I said, did we meet a year ago? Haben wir uns vor einem Jahr getroffen? He said, I remember when your dog Cody was just about this big. Und der sagte, ich erinnere mich an deinen Hund Cody, wie er noch vor einem Jahr so klein war. And that was the time where his dog looked like Goliath next to Cody. Und dieser Hund, sein Hund sah neben ihm aber wie ein Goliath aus. And now Cody was just beating the snot out of this thing. Und jetzt war der Cody, hatte ihm wirklich sozusagen schwer zu schaffen gemacht. Cody was like Brad Pitt next to this thing, you know. Und der Cody war And you know what? Weißt du was? We spoke for 10 minutes in German. Wir haben auf Deutsch uns unterhalten. Then we switched for 20 minutes into Slovak. Dann haben wir 20 Minuten auf Slowakisch uns unterhalten. And then when I called Mary, they realized I spoke English, so we switched into English. Dann habe ich mit der Mary noch telefoniert und dann haben wir uns auf Englisch weiter unterhalten. Then a strange thing happened. Dann passiert etwas Seltsames. They asked me for my phone number. Dann haben sie mich um meine Telefonnummer gebeten. And asked if we could keep in touch. Und mich gebeten, ob wir in Verbindung bleiben And I können. Thought, I almost missed this. Und ich dachte mir, ich hätte das fast versäumt. I almost missed this. Hätte das fast versäumt. Because versäumt. I almost did something. Weil ich beinahe was tat. Out of fear of what someone might think of me. Aus Furcht darüber, was jemand vielleicht sich über mich denken könnte. What is revival? Was ist Erweckung? We mentioned it a year ago. Vor einem Jahr haben wir das erwähnt. Revival is immediate obedience to the Holy Spirit. Erweckung ist die unmittelbare Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber. The Holy Spirit is speaking to me. Der Heilige Geist spricht zu mir. And if I'm listening to him, und wenn ich ihm zuhöre, in obedience, in Gehorsam, I have intimacy with God. Habe ich Vertraulichkeit mit Gott. And the yoke is easy and the burden is light. Das Joch ist leicht und die Last ist sanft. Now I would go to the park and see all these people and think, how am I going to witness to these people? Und ich gehe sonst, wenn ich im Park gehe und sehe all diese Leute und frage mich, wie kann ich diesen Leuten meinen Glauben vermitteln? This is my world. This is the world I want to impact. Diese Welt möchte ich hier berühren. And God says, und Gott sagt, listen to me, hör mir zu, and I'll do it. Und ich mach das. You try to do it, wenn du das versuchst zu machen, and it will become burdensome, und es wird dann nur mühsam, and it will become a form of discipleship that will kill you. Und das wird eine Art der Jüngerschaft, die dich eigentlich umbringt. But you listen to me, aber wenn du mir das zuhörst und ich das tue, and this is the essence of discipleship. Und das ist die Essenz, das Wesentliche der Jüngerschaft. We know, wir wissen, that if we know the truth, dass wenn wir die Wahrheit kennen, we are set free. Wir freigesetzt werden. And that truth is, und diese Wahrheit ist, you're not gonna do this, I'm gonna do this. Diese Wahrheit bedeutet in der Praxis, du wirst es nicht machen, sondern ich, der Herr, mache es. That's great. Das Thank ist you. Schön. All right, you'll do it. Ja, du machst es. Well, don't leave. You got a part here. Warte, du hast schon einen. Okay, you got du something. Das. You got something I want you to do. Doch für dich bleibt eine Aufgabe hier. I'm gonna do this, says the Lord. Ich mache das, sagt der Herr. But you have your part. Aber du hast auch einen Teil daran. What's that? Und was ist dieser Teil? Do what I say. Tu, was ich sage. Just do what I say. Tu, was ich sage. Obey me. Gehorche mir. And when we obey him, wenn wir ihm gehorchen, is when we experience his presence. Dann erfahren wir seine Gegenwart. Or his glory. Oder seinen Glanz. The power that wants to work through us. Die Kraft, die durch uns wirken will. Now in Galatians chapter 4 verse 27, in Galater 4 Vers 27, it says, "Rejoice, O barren one." Steht, freu dich, du Unfruchtbare. For your children will be more than she that has a husband. Weil deine Kinder werden zahlreicher sind als von der, die einen Ehemann hat. How do I measure whether I'm a disciple? Wie kann ich messen, ob ich wirklich jetzt in der Nachfolge, also in der Jüngerschaft bin? How can I test myself? Wie kann ich mich prüfen? Ask yourself this question. Frage dich diese Frage. Can I rejoice? Kann ich mich freuen? When I'm barren. Wenn ich unfruchtbar bin. When can I rejoice? Kann ich mich freuen? When I have this deep sense. Wenn ich dieses tiefe Gefühl habe. I can't do this. Ich kann das nicht tun. I can't. I don't know how to reach my neighbors. I can't do this. Ich weiß nicht, wie ich meine Nachbarn berühren kann. I don't know how to love this person. Ich weiß nicht, wie ich diese Person lieben kann. So unlovable. Diese Person ist so unliebenswürdig. I don't know how to forgive myself. Ich weiß nicht, wie ich mir selbst vergeben kann. I'm so unforgivable. Weil ich so nicht vergeben kann. I don't know. Ich weiß nicht. That's the foundation of discipleship. Das ist das Fundament der Jüngerschaft. You can do nothing. Du kannst nichts machen. And when we see that, und wenn wir das wirklich sehen, and we grasp it, und es begreifen, we have the first block of discipleship. Haben wir bereits schon den ersten Grundstein der Jüngerschaft. And this sets us free. Das setzt uns frei. But what bondage when I'm looking to myself? Doch resultiert das in Knechtschaft, wenn ich auf mich schaue. Husbands love your wives. Männer, liebt eure Frauen. There's always going to become always going to come a time where you can't love your wife. Es wird immer eine Zeit geben, wo man seine Frau nicht lieben and kann. And she can't love you. Einen Moment und sie dich and you nicht can't lieben. Love your neighbor and you can't love your kids. Du kannst deine Nachbarn nicht lieben und deine Kinder nicht lieben. And you can't love your mom and you can't love your dad. Deine Mutter, Vater und you so. Can't even love yourself. Und kannst dich selber nicht lieben. And God says, love your wife. Sagt, lieb deine Frau. Hingegen. Love your husband. Lieb deinen Ehemann. And you say, how can I love this guy? Und du fragst dich, wie kann ich diesen Typen lieben? Ist doch unmöglich. And God says, that's right. Und Gott sagt, stimmt. You're learning. You're du learning. Du lernst. Du machst Fortschritte. Right. Just listen to what you said. Now obey me. Nun gehorch mir. Obey me. Gehorche mir. And understand you can't do anything. Und versteh, dass du das nicht machen kannst. See, but when I look to myself, wenn ich auf mich schaue, I'm living in disobedience. Lebe ich in Ungehorsam. He told me not to do that. Weil er mir sagte, das soll ich nicht tun. He told me to deny myself, look away from myself. Er sagte mir, stattdessen soll ich mich verleugnen. Das bedeutet, but von mir I'm wegzuschauen. So convinced that I can do something, aber wenn ich so überzeugt bin, dass ich wohl was tun kann, and I can impress God, und Gott beeindrucken kann, and God's surely gonna like this, und Gott wird es sicher gefallen. And he doesn't. Aber das gefällt ihm nicht. He's not impressed. Er ist nicht beeindruckt. Lord, ja? We will die with you. Wir werden sogar mit dir sterben. Peter, you're going to deny me three times. Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Before the cock crows. Bevor der Hahn kräht. Lord, no way. Herr, I will go anywhere you go. Ich gehe. I will even die with you. Ich werde mit dir sterben. Even if these don't. Selbst wenn die nicht wollen. I will. Ich werde. Peter, I've been with you 3 years. Petrus, ich war jetzt 3 Jahre mit dir zusammen. You've missed the point. Du hast etwas nicht gelernt. But you're about to learn the point. Aber jetzt wirst du es lernen. And Peter denied Christ 3 times. Petrus hat Christus eben dreimal verleugnet. And he wept bitterly. Er weinte bitterlich. And when the Lord came back. Und als der Herr zurückkam. What did he tell? How did he restore Peter? Wie hat er Petrus wieder hergestellt? He commissioned him. Er hat ihm eine Aufgabe gegeben. He gave him something to obey. Gab ihm etwas, was er wo er gehorchen kann. Peter, do you love me? Petrus, liebst du mich? Yeah, I love you, Lord. Ja, ja. I'm having a hard time right now, but es fällt mir, ich habe jetzt Probleme. Feel like kind of a jerk. Fühle mich eigentlich wie ein Versager, ein Verlierer. Betrayer. I love you, Lord. Verräter, ja, ich liebe dich, Herr. Want to be healed, Peter? Möchtest du geheilt werden, Petrus? Do what I say. Tu, was ich sag. Feed my sheep. Weide meine Lämmer. You want to be intimate with me, Peter? Du möchtest mit mir in Vertraulichkeit haben? Listen to my spirit. Dann folge meinem Geist. Do what I say. Tu, was ich sage. And my glory will reflect through you again. Und mein Glanz wird durch dich wieder durchscheinen. There's intimacy in obedience. Da ist Vertraulichkeit im Gehorsam. But it's not an obedience that I can produce. Es ist nicht der Gehorsam, den ich produzieren kann. But it's an obedience that he produces. Sondern ein Gehorsam, den er eigentlich produziert. Now I'll just end with this. Ich schließe damit ab. He says, er sagt, when I make my identity my church work, wenn jetzt die Gemeindearbeit zu meiner Identität wird, rather than centering myself in the presence of the Father, anstatt mich in das Zentrum von Gottes Gegenwart oder von des Vaters Gegenwart zu bringen, my passions change, dann ändern sich meine Leidenschaften, meine Interessen, and my new passion to serve God, und meine neue Leidenschaft, Gott zu dienen, replaces my old passion to be with God. Ersetzt die alte, und die ist schlicht und einfach mit Gott zusammen zu sein. And the result is that I measure my spiritual maturity. Und das Resultat ist, dass ich meine geistliche Reife messe. Or my discipleship walk. Oder meinen Jüngerschaftsleben. By the load I carry. An der Last, den getragenen Kilos. Rather than the freedom I enjoy. Anstatt der Freiheit, an der ich mich eigentlich erfreuen soll. When I lose my freedom, wenn ich meine Freiheit verliere, I gotta stop and just check what's going on here. Muss ich auch innehalten und einmal prüfen, was geht da vor. Probably I've been disobedient somewhere. Wahrscheinlich war ich ungehorsam. And not in the way that I think. Und nicht so, wie ich das jetzt glauben würde. I probably didn't been disobedient to enter into something that God did not want me to. Ich war ungehorsam, indem ich mich auf irgendwas eingelassen habe, was Gott nicht wollte. Or I did something without depending on him. Ich tat etwas ohne in Unabhängigkeit von ihm. Right? Now I'll close with this. I got a couple closings. Wait a second. Okay. The Martha mentality. Die Martha Mentalität. Fear that if I sit at the feet of Jesus, nothing will get done. Die Angst, dass wenn ich an den Füßen Jesu sitze, dass dann nichts weitergeht. But the truth is, die Wahrheit ist, if I don't sit at his feet, wenn ich nicht an seinen Füßen, unter seinen Füßen sitze, nothing I do will matter. Wird nichts, was ich tue, Gewicht haben, Auswirkungen haben. That? Habt ihr das verstanden? I don't have time to sit with God. Wenn ich keine Zeit habe, mit Gott zusammenzusitzen. But if I don't, aber wenn ich sie nicht, nothing I do for him will matter. Wird nichts wirklich eine Auswirkung haben, was ich dann für ihn tue. Now close with a story that I heard. Tun wir jetzt noch mit einer Geschichte abschließen, die ich gehört habe. We all know, or most of us know Corrie ten Boom. Die meisten von uns kennen die Corrie ten Boom. She and her family were smuggling Jews out of Holland, sie und ihre Familie haben Juden aus Holland rausgeschmuggelt. During the Nazi time. Während der Nazizeit. And they got caught. Sie wurden erwischt. They all went to a concentration camp. Sind im Konzentrationslager gelandet. And the whole family died there. Die ganze Familie starb dort. And she was totally abused by these guards. Und sie wurde von diesen Nazi-Offizieren völlig misshandelt. They were naked. Sie waren nackt. They tried to rape them. Sie haben versucht, sie they zu mock them. Vergewaltigen. Sie haben they sie beat them. Sie haben sie they geschlagen. Did everything to them. Sie haben ihnen jeden möglichen Schmerz complete zugefügt. Humiliation. Völlig gedemütigt. So after the war was over, nachdem der Krieg vorbei war, she is speaking at this church, hat sie in einer Gemeinde hat sie eine Rede gehalten. And she's speaking about the love of God. Und sie spricht über die Liebe Gottes. And how God can forgive us. Und wie Gott uns vergeben kann. So after she finished, this man came up nachdem to her. Nachdem sie fertig war, kam ein Mann zu ihr. And he said, "Do you remember me?" Und er fragte sie, ob sie sich an ihn erinnern könnte. She not only remembered him. Nicht nur, dass sie sich erinnern konnte. She had nightmares about this guy. Sie hatte eigentlich dieser war so Stoff ihrer Albträume. And now he's standing before her. Nun steht er vor ihr. And he asked this question. Und er fragt diese Frage. He said, "Fräulein ten Boom." Und er sagt ihm, Fräulein ten Boom. Is it true that God can forgive me? Ist es wahr, dass Gott mir vergeben kann? Is it really true? Ist es wirklich wahr? All the things I did. Alles, was ich getan habe. And she said, yes, it's true. Und sie sagte, ja, es ist wahr. And he said, then that's a wonderful thing. Dann sagte er, es ist etwas Wunderbares. And then he said this. Dann sagte er, will you forgive me? Wirst du mir vergeben? And she was struck with horror. Und sie wurde eigentlich wirklich vom Horror gepackt. And she said, no. Und sie sagte, nein. That's not the right question. Das ist nicht die richtige Frage. Will I forgive you? Ob ich dir vergeben? The question is, can I forgive you? Die Frage ist, kann ich dir vergeben? I can't forgive you. I don't. She said, I don't have that much love. Ich kann dir nicht. Ich habe nicht so viel Liebe. So she prayed. So betete sie. And she said, God, I cannot forgive this man. Und I cannot sagte, love this man. Gott, ich kann diesen Mann nicht vergeben. Ich kann ihm nicht vergeben. But so that I would be healed and he would be healed. Aber darum willen, dass er geheilt wird und ich geheilt I pray, bete ich, that you would fill me with your love for dass this du mich man. Mit deiner Liebe für diesen Mann füllen würdest. And he did. Und Gott tat das. And this is our walk with the Lord. Und so ist unser Leben mit Gott. Rejoice, O barren one. Freu dich, du Unfruchtbare. Rejoice when you can't obey. Freu dich, wenn du nicht gehorchen kannst. But don't leave it there. Aber bleib nicht dort. Look to the Lord. Schau auf den Herrn auf. Don't just say, you know what, I can't forgive you. You know what you did to me. Sag nicht einfach, ich kann dir nicht vergeben. Weißt du nicht, was du mir angetan hast? Just please go away. It's impossible. Geh bitte weg. But we take it to the Lord. Sondern wir gehen zu Gott damit. Amen. Amen. And this is the whole point. Und darum geht es. There's intimacy in obedience. Es gibt Vertraulichkeit im Gehorsam. And when the Holy Spirit tells me to do something, und wenn mir der Heilige Geist etwas aufträgt, and I think, I don't think I can do that. Ich glaube, ich kann das nicht machen. Why don't you, you know, we need ushers, we need Sunday school workers. Wir brauchen zum Beispiel Ordner hier, wir brauchen Sonntagsschulen. And the Holy Spirit says you. Und der Heilige Geist sagt, du. And I said, no, I could never do that. Nein, das kann ich doch nicht tun. Come on, you can do that. Du kannst es tun. You can do that. Du kannst es tun. No, I can't do that. Nein, ich kann das nicht. See, if I stop right there, wenn ich da bleibe, I don't know discipleship. Und dann eben, dann kenne ich, lerne ich die Jüngerschaft nicht kennen. But I can go to God and say, God, is that you speaking to me? Aber ich kann einen Schritt weiter tun und zu Gott gehen und ihn fragen, bist du das? Okay, it's not, thank you. Aha, wenn es von dir nicht ist, or, danke, oder? Okay, it is. Oder, ja, es ist es. But I can't do this. Aber ich kann es nicht tun. So I guess this is going to be an opportunity. Aber ich glaube, das wäre eine Gelegenheit. For me to experience your intimacy. Dass ich eine vertrauliche Abenteuer mit dir lebe. If you go with me, wenn du mit mir gehst, then I'll go. Dann gehe ich mit. I'll obey. Ich gehorche. And as we step out in obedience, und wenn wir im Gehorsam jetzt dahin nach vorne gehen, we experience intimacy with dann erfahren Christ. Wir Vertraulichkeit, eine let's pray. Enge Freundschaft. Beten wir. Lord Jesus, we thank you this morning, Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen for your commandments. Für deine Gebote. They are not grievous, die nicht bedrückend sind, but they are liberating, sondern sie bringen Freiheit. Thank you that you command us to trust you. Danke, dass du uns geboten hast, dir zu trauen. To look to you. Zu dir zu schauen. To receive your love. Deine Liebe zu empfangen. You command us to believe. Du hast uns auch gesagt, wir sollen glauben. Your commandments, your promises. Deine Verheißungen. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen. And you've never received Jesus in your life. Du hast Jesus in deinem Leben, bist Jesus in deinem Leben noch nie begegnet. Would you pray with me? Würdest du dann beten mit mir? Jesus commands us to believe. Jesus hat uns geboten zu glauben. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Er ist das Lamm Gottes, der weggenommen hat die Sünden der Welt. Do you want to receive His love this morning? Möchtest du seine Liebe heute empfangen? Obey Him. Dann gehorche ihm. And believe in him. Und glaube an ihn. Say Jesus. Sag Jesus. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And wash me clean. Wasch mich rein. Through the blood. Durch das Blut. Of the cross. Des Kreuzes. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Möchte dich kennenlernen. Intimately. Auf vertraulichste Weise. Through obedience. Durch den Gehorsam. I pray. Darum bitte ich. Let's just take a moment. Nehmen wir uns einen Moment Zeit. And just think about. Und denken wir. Somewhere in your life. Irgendwo in unserem Leben. Recently. Da unlängst. Where God could have been speaking to you. Vielleicht gab es da eine Gelegenheit, wo Gott zu uns gesprochen hat. And you didn't listen. Und wir haben nicht gehört. Because you were afraid. Weil wir Angst hatten. Afraid that it depended on you. Angst von dir abhängig zu sein. When actually it was a moment of it was an opportunity to be intimate with Christ. Aber eigentlich war es eine Gelegenheit, Intimität mit Christus zu erleben. Just take a moment. Nehmen wir diesen Moment. Father, bless this time we pray. Vater, segne diese Zeit. Darum beten wir dich. We thank you for your glory. Wir danken dir für deinen Glanz. That when we are weak, dass wenn wir schwach sind, you're strong. Dann bist du stark. Thank you for this moment. Danke für diesen Augenblick. We pray in Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen.